Von den Wohltaten, sechstes Buch, 23 bis 29. 23. Nimm dazu, dass nicht etwas Äußeres die Götter zwingt, sondern ihr Wille ewig auf ein Gesetz gerichtet und ihre Anordnungen unabänderlich festgesetzt sind. Wir können also nicht von ihnen denken, sie werden etwas tun, obschon sie es nicht wollen, weil sie bei allem, wovon sie nicht abgehen können, fest bleiben wollten und die Götter ihren ersten Plan nimmermehr zurücknehmen. Offenbar ist es jenen, den Gestirnen, nicht möglich, stehen zu bleiben oder eine entgegengesetzte Richtung anzunehmen, aber aus keinem andern Grunde, als weil ihre Kraft sie bei der Ordnung erhält, und ihre Beharrlichkeit ist nicht Schwäche, sondern sie mögen nicht von dem abschweifen, was das Beste ist, und weil es also beschlossen ist, dass sie diese Bahn gehen. Bei jenem ersten Weltplan aber ward auch auf unsere Angelegenheiten gesehen und auf die Menschheit Rücksicht genommen. Darum kann man nicht meinen, nur um ihretwillen verfolgen sie ihre Bahn und vollenden sie ihr Werk, weil auch wir ein Teil ihres Werkes sind. Folglich haben wir sowohl der Sonne und dem Monde als auch den übrigen Himmelskörpern eine Wohltat zu verdanken, weil, wenn es auch etwas Höheres ist, wofür sie aufgehen, sie doch bei ihren höheren Zwecken uns dienstbar sind. Bedenke dazu, dass es in ihrem Plane liegt, uns hilfreich zu sein, und aus diesem Grunde sind wir zu Dank verbunden, da uns nicht zufällig und ohne ihr Wissen eine Wohltat zuteil wird, sondern sie wohl wussten, dass wir das empfangen werden, was wir empfangen. Und obwohl sie eine höhere Bestimmung haben und eine höhere Frucht ihres Tuns als sterblichen Wesen zum Bestehen zu helfen, so hat sich doch ursprünglich auch auf unsern Nutzen ihr Gedanke gerichtet und ist die Welt also geordnet worden, dass es am Tage liegt, wir seien nicht das Letzte gewesen, was berücksichtiget wurde. Wir sind unseren Eltern kindliche Liebe schuldig, und viele haben sich nicht der Zeugung wegen begattet. Von den Göttern kann man nicht denken, sie haben nicht gewusst, was dabei herauskommen werde, wenn sie für alle sogleich um Nahrung und Hülfe gesorgt haben, und nicht ohne an uns zu denken, haben sie uns ins Dasein gerufen, denen zu gut sie vieles schufen. Denn ehe sie uns bereitete, hat die Natur unser gedacht, und wir sind ihr nicht so unbedeutende Geschöpfe, dass sie unser vergessen könnte. Erwäge nur, wie viel sie uns bewilliget hat, wie des Menschen Herrschaft nicht auf die Menschheit beschränkt ist. Sieh nur, wie unsere Körper so weit herumkommen können, da sie dieselben nicht auf Länder eingeschränkt, sondern in alle Teile ihres Gebiets ihnen den Zugang gestattet hat. Bedenke, wie kühn sich Geister erheben, wie sie allein die Götter teils kennen, teils erforschen und mit hochgeschwungener Seele dem Göttlichen auf die Spur gehen. Da sie ein, dass der Mensch nicht ein Geschöpf der Übereilung und der Gedankenlosigkeit ist. Unter dem Größten, was sie hat, ist doch nichts in der Natur, dessen sie sich mehr rühmen könnte oder dem zulieb wenigstens ihre Herrlichkeit mehr offenbar würde. Welcher Wahnsinn, den Göttern ihr Geschenk streitig machen zu wollen! Wie wird ein Mensch denjenigen, nämlich den Menschen, dankbar sein, denen er seine Dankbarkeit nur durch irgendeine Art von Aufopferung kundgeben kann, wenn er nicht erkennt, er habe von denen empfangen, die doch allermeist seine Wohltäter sind und die auf der einen Seite nicht aufhören zu geben, auf der andern doch nimmermehr etwas dafür bekommen können. Welche Verkehrtheit aber, wenn man einem darum nichts zu verdanken haben will, weil er auch trotz aller Unerkenntlichkeit dennoch gütig ist, und wenn man, weil eine Wohltat sich an die andere reiht, darin einen Beweis finden will, er gebe nur, weil er nicht anders könne. Dahin sind zu rechnen die Äußerungen: Ich will ja nichts von der Gottheit, behalte sie ihre Gaben für sich, ich habe sie ja nicht darum gebeten, und was sonst ein trotzig Herz spricht. Darum hat einer nicht weniger Verdienste um dich, wenn seine Freigebigkeit dir zugut kommt, unerachtet du nichts davon wissen willst, und wenn unter seinen Wohltaten gerade das die größte ist, dass er dir trotz deiner Unzufriedenheit zu geben bereit ist. 24. Siehe doch, wie Eltern ihre zarten Kinder nötigen, sich heilsame Dinge gefallen zu lassen. Mit Liebe und Sorgfalt warmen sie dieselben trotz alles Weinens und Sträubens, und das nicht unzeitiges Freilassen ihre Glieder krumme, schnüren sie dieselben gerade. Und bei Zeiten prägen sie ihnen gute Kenntnisse ein, ja, wenn's nicht gehen will, wenden sie auch Schreckmittel an. Zuletzt gewöhnen sie die kecke Jugend an Enthaltsamkeit, Ehrgefühl, gute Sitten, und wenn sie nicht folgt, wird Zwang angewendet. Auch bei den bereits Herangewachsenen und sich selbst Überlassenen, wenn sie sich in körperlichen Krankheiten aus Furcht oder Unmäßigkeit die ärztlichen Anordnungen nicht wollen gefallen lassen, gebraucht man Gewalt und Entziehung der Freiheit. Daher sind das die größten Wohltaten, die wir von den Eltern empfangen, wenn wir schon teils nichts davon wissen, teils nichts davon wollen. 25. Solchen Undankbaren und die da Wohltaten verschmähen, nicht weil sie dieselben nicht wollen, sondern um keinen Dank schuldig zu sein, ist diejenige Gattung von Menschen ähnlich, die im Gegenteil gar zu dankbar sind, so daß sie denen, welchen sie verbunden sind, irgendein Missgeschick oder ein Unglück anwünschen, um einen Beweis zu geben, daß ihr Herz empfangener Wohltaten eingedenk sei. Es ist eine Frage, ob das recht sei und aus liebender Gesinnung komme. Es geht ihnen gerade wie närrisch Verliebten, die ihrer Geliebten Verbannung wünschen, um die Verlassene und Flüchtige zu begleiten. Oder sie wünschen ihr Verarmung, um ihren Bedürfnissen desto mehr mit Geschenken abzuhelfen. Oder sie wünschen ihr Krankheit, um sie zu pflegen. Und was nur ein Feind wünschen würde, das wünschen sie ihr aus Liebe. Es kommt also ungefähr das Nämliche heraus bei dem Hass und bei der unvernünftigen Liebe. Und so ziemlich dasselbe ist's mit denen, die ihren Freunden einen Unfall wünschen, um sie herauszuziehen und durch eine Versündigung an ihnen ihre Wohltäter werden. Besser wäre es doch, lieber gar nichts zu tun, als auf eine frevelhafte Weise Gelegenheit zu Diensterweisungen zu suchen. Wie? Wenn ein Steuermann von den Göttern Unwetter und Stürme erflehen würde, um seine Kunst in der Gefahr desto mehr in Ansehen zu bringen. Wie? Wenn ein Feldherr die Götter bäte, dass ein mächtiger Trupp Feinde das Lager umzingeln, in plötzlichem Überfall die Gräben ausfüllen, vor dem zitternden Heere den Wall zusammenreißen und unter den Lagertoren die feindlichen Fahnen aufpflanzen möge, damit er den Weichenden und Geschlagenen zu seinem desto größeren Ruhme zu Hülfe kommen könnte. Das heißt, einen verabscheuungswürdigen Weg zur Wohltätigkeit einschlagen, wenn man die Götter dem zum Verderben anruft, welchem man sich hilfreich zeigen will und erst wünscht, dass er da niedergeschmettert werde, bevor er erhöhet wird. Es ist eigentlich ein liebloses Wesen, was eine also verkehrte Dankbarkeit an den Tag legt, wenn man seine Wünsche gegen denjenigen richtet, hinter dem man in Diensterweisungen mit Ehren nicht zurückbleiben zu können meint. 26. Mein Wunsch, sagt man, schadet ihm ja nicht, weil ich ihm zwar auf der einen Seite eine Gefahr, auf der andern aber auch Abhilfe wünsche. Damit erklärst du, du tuest freilich einigermaßen Unrecht, aber doch nicht so viel, als wenn du Gefahr wünschen würdest, jedoch keine Abhilfe dazu. Es ist doch schelmisch, einen ins Wasser zu werfen, um ihn herausziehen, um zu stürzen, um aufrichten, einzusperren, um loslassen zu können. Das heißt nicht wohltun, sondern dem Unrecht eine Grenze setzen, und es ist nimmermehr ein Verdienst, einen von etwas zu entheben, was man selbst über ihn gebracht hatte. Es ist mir lieber, du verwundest mich nicht, als dass du mich heilst. Du kannst mich für dich gewinnen, wenn du mich heilst, dieweil ich verwundet bin, nicht aber, wenn du mich verwundest, um mich heilen zu dürfen. Man hat niemals Gefallen an einer Narbe, außer wenn man sie mit der Wunde vergleicht. Man freut sich, dass diese sich so geschlossen hat, aber man möchte doch lieber, sie wäre gar nicht gewesen. Wenn du solches einem wünschen würdest, der nie dein Wohltäter gewesen wäre, so wäre das ein unmenschlicher Wunsch. und wie viel mehr ist nun dein Wunsch unmenschlich in Beziehung auf den, welchem du eine Wohltat zu verdanken hast? 27. Ich bitte ja die Götter zugleich, erwidert man, dass ich ihm möge Hülfe leisten können. Fürs Erste, wenn ich dir mitten in deinen Wunsch hineinfalle, bist du ja schon undankbar. Ich höre ja noch nichts davon, was du ihm leisten willst. Ich weiß nur, was er nach deinem Wunsche leiden soll. Kummer und Angst und wer weiß, was noch für größere Übel wünschest du ihm. Du wünschest's, damit er Hilfe bedürfen soll. Das ist einmal gegen ihn. Du wünschest's, damit er deine Hilfe nötig habe. Das ist dir zu lieb. Du willst nicht ihm helfen, sondern deine Schuld abtragen. Wem es damit so eilt, der will eigentlich nur für seine Person los sein, nicht bezahlen. So ist auch das Einzige, was an deinem Wunsche edel scheinen konnte, auch unedel und undankbar. Du willst nichts zu danken haben. Denn dein Wunsch ist nicht, dass du imstande sein mögest, deinen Dank zu erstatten, sondern dass der andere in die Notwendigkeit komme, denselben in Anspruch nehmen zu müssen. Du stellst dich über ihn, und was ein Frevel ist, du willst den, der sich um dich verdient gemacht hat, zu deinen Füßen sehen. Wie viel besser ist's, mit edlem Sinne Schuldner zu sein, als auf einem schlechten Wege zu bezahlen. Wenn du wegleugnen würdest, was du empfangen hast, du würdest dich weniger an ihm versündigen, da würde er ja nur einbüßen, was er dir gegeben hatte. Nun aber möchtest du, er soll nach Verlust seiner Habe von dir abhängig sein und mit Veränderung seiner Lage dahin gebracht werden, dass er tiefer stehe als seine Wohltaten. Dich soll ich für dankbar halten? Sprich einmal deinen Wunsch dem ins Angesicht aus, dem du Dienste leisten möchtest. Einen Wunsch nennst du das, was auf der einen Seite als Dankbarkeit, auf der andern als Feindschaft angesehen werden kann, und was du, wenn das Letzte nicht ausgesprochen würde, ohne weiteres einem Widersacher und Feinde zuschreiben würdest? Auch Feinde haben wohl schon gewünscht, diese oder jene Stadt zu erobern, um sie zu retten und diesen oder jenen zu besiegen, um ihm zu verzeihen. Deshalb bleiben dergleichen doch feindliche Wünsche, und was Mildes dabei ist, kommt erst hinter der Grausamkeit her. Endlich, was kannst du doch von Wünschen halten, deren Gewährung dir niemand weniger wünschen wird als der, für den du sie tust? Du meinst's wahrlich nicht gut mit einem, wenn du möchtest, es soll ihm von den Göttern geschadet, von dir geholfen werden. Unbillig ist das gegen die Götter selbst, ihnen teilst du die Rolle der Hartherzigen zu, dir die des Menschenfreundes. Damit du nützen mögest, sollen die Götter schaden? Wenn du einen Ankläger aufstelltest, den du sodann wieder abtreiben wolltest, wenn du einen in Prozess verwickelst um diesen in der Folge da niederzuschlagen, so würde wohl niemand Bedenken tragen, das einen schändlichen Streich zu nennen. Was ist's aber für ein Unterschied, ob solches mit List oder mit Wünschen versucht wird? Nur, dass du ihm im letztern Falle mächtigere Gegner, die Götter, gegenüberstellst. Sage nicht, ich tue ihm ja kein Leides. Entweder ist dein Wünschen für nichts, oder es ist ein Frevel. Ja, ein Frevel ist's, selbst wenn es vergeblich war. Was du damit nicht ausrichtest, ist Gnade von den Göttern, Versündigung aber alles, was du wünschest. Das ist gerade genug. Wir können dir nicht anders zürnen, als wenn du es ins Werk gesetzt hättest. 28. Wenn mein Wunsch, erwiderst du, in Erfüllung gegangen wäre, so wäre er auch darin in Erfüllung gegangen, dass du geschützt wärest. Allein fürs Erste, was du mir wünschest, ist eine gewisse Gefahr bei ungewisser Hülfe. Sodann setze den Fall, dass beides zutreffe, so ist doch das, was schadet, das Erste. Überdies weißt zwar wohl du, was an deinem Wunsche ist, ich aber bin von einem Sturme ergriffen und kann auf keinen Hafen und keinen Schutzort rechnen. Meinst du nicht, es sei eine große Qual, dass ich in Armut sein mußte, wenn ich denn auch etwas bekomme, dass ich zittern mußte, wenn ich denn auch gerettet werde, dass ich vor dem Richter stehen mußte, wenn ich denn auch freigesprochen werde? Niemals ist das Ende einer Angst so viel wert, dass nicht ein fester und unangefochtener, sorgloser Zustand doch mehr wert wäre. Wünsche du, dass du mir eine Wohltat vergelten könnest, wenn es nötig ist, nicht aber, dass es nötig sein möge. Wenn in deiner Gewalt wäre, was du wünschest, so hättest du es also selbst zur Wirklichkeit gebracht. 29. Wie viel edler wäre dieser Wunsch? Ich wünsche, dass er, mein Wohltäter, in einem solchen Zustand sein möge, wo er immer Wohltaten austeilen könne, nie derselben bedürftig sei. Dass es ihm nie an den Mitteln fehle, die er so wohlwollend verwendet, indem er mitteilt und hilft, dass er nie Mangel habe, Wohltaten geben zu können, und dass er's nie zu bereuen habe, wenn er gegeben hat, das an sich schon zur Menschenliebe, zur Barmherzigkeit und Gnade geneigte Herz, möge durch recht viele Dankbare belebt und erweckt werden und so glücklich sein, solche zu finden, ohne einen Beweis davon nötig zu haben. Während er gegen keinen unversöhnlich ist, habe er doch niemals nötig, einen mit sich auszusöhnen. So gleichmäßig beharre für ihn die Vorliebe der Glücksgöttin, dass niemand gegen ihn anders als im Herzen dankbar sein könne. Das sind doch wohl weit recht mäßigere Wünsche, die dich nicht erst auf eine Gelegenheit vertrösten, sondern im Augenblick als dankbar bewähren. Denn was hindert dich, deinem Wohltäter auch im Glücke Dank zu erstatten? Wie mancherlei Dinge gibt es doch, durch die wir, was wir auch schuldig sein mögen, auch Glücklichen unsern Dank beweisen können. Ein treuer Rat, ein unausgesetzter, freundschaftlicher Umgang, ein liebreiches und ohne Schmeichelei angenehmes Wort, ein williges Ohr, wenn man sich Rats erholen, ein wohlverwahrendes, wenn man etwas vertrauen will, und ein trauliches Zusammenleben. Keinen stellen glückliche Umstände so hoch, dass er nicht umso mehr einen Freund brauchte, weil er sonst alles genug hat.